Also nach der Ursachenforschung kommt der Sinnfindungsprozess, der nicht nur zu innerem Frieden führt, sondern auch auf neuronaler Ebene Verknüpfungen im Gehirn hervorbringt. Die Neuroplastizität ist ein relativ neuer Bereich der Medizin, der erklärt, warum sich der Mensch in der Evolution immer weiter entwickelt hat. Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst zu ändern. Das Präfix Neuro bezieht sich auf die Neuronen in unserem Gehirn, die Nervenzellen, die unserem Gehirn und Nerven... Stopp.